hab's gelassen, meinen Moves anzunehmen, dich zu fragen, ob wir beide gehen irgendwo hin, wo es viel Wärme gibt. Allein trau ich mich nicht zu diesem Schritt. Ich weiß nicht, was mich da erwartet, jeden Morgen zu schauen, was der Tag bringt und nicht zu wissen, wer mich berührt. Ist die Kälte, die mich zu dir führt. Ich hoffe so sehr, bekomm die Chance. Ich will raus aus dem harten Beton. Darum schreib ich dieses Lied mit der Sehnsucht, dass man mich liebt. Ich arbeite so hart, wie ich kann. Was habe ich denn schon für ein Leben, Mann? Das besser wird, da glaube ich dran. In meinen Gedanken bin ich gefangen. Kennst du das Gefühl, wenn dein Herz schmerzt? Kämpfe so lange, denn sie ist es wert. Glaub mir, wir beide haben ein Gefühl, dass unser Herz schmerzt. Auch wir kämpfen, denn das ist es wert. Gedanken gefesselt, nächtelang wach, geh ich diese Straße entlang. Aus Angst vor Enttäuschung, Worte sind zu schwach. Ich kann's ihr nicht sagen, vergab ich bitte, wie viel Kränke in meinem bängigen Selbstmitleid. In der Nicht zerriss, wer Blatt Papier, wer will mich befreien aus dieser ständigen Einsamkeit? Warum fällt mir das nur so schwer, drei kleine Worte über meine Lippen zu lassen? Ich könnte mich hassen dafür, dass ich so feige bin. Was soll ich nur machen, mir fehlt der Mut, ihr meine Liebe zu gestehen. Darum schreib ich ihr einen Brief und hoffe, dass sie ihn auch alleine liest. Kennst du das Gefühl, wenn dein Herz schmerzt? Kämpfe so lange, denn sie ist es wert. Glaub mir, wir beide haben ein Gefühl, dass unser Herz schmerzt. Auch wir kämpfen, denn das ist es.